Dann hatte der Junge die Tür wieder geschlossen. Manchmal geht er seitdem, wenn er abends allein im Zimmer ist, zu dem flachen Schrank hinüber, öffnet ihn, ohne zu wissen warum, versenkt sein Gesicht einige Zeit in den cremefarbenen Stoff, schenkt dem Spiegelbild keine Beachtung, schließt die Tür irgendwann wieder und legt sich zu Bett. Auch in dieser Nacht greift er in den glatten, glänzenden Stoff hinein, zieht ihn an sein Gesicht, reibt ihn zwischen den Fingern, reibt die eine raue Innenseite an der anderen, atmet Pfefferminz und Kampfer tief ein, bevor er den Schrank schließt und sich aufs Bett legt. Rings um sich die mit rosafarbener Seide bezogenen Wände. Die Balkontür steht zum Dunkeln hin offen und unten im Garten wiehern leise die Pferde und scharren und schnauben in dem riesigen, dumpfen Stall, der bis zu den Sternen reicht. Und dann ist da in dieser Nacht noch ein Geräusch, ein Rascheln wie von den Mardern, die im Dachboden ihre Nester haben. Einen hat er gestern erwischt. Das Fell hängt jetzt über dem Gitter des kleinen Balkons. Wieder raschelt es hinter der Wand, in die der flache Schrank eingelassen ist. Der junge Rotermist steht schnell auf, noch bevor er denken kann, dass in einer Wand, wenn alles so ist, wie es sein soll, kein Marder Platz hat. Er öffnet die Tür und sofort wird es still hinter der Wand, an der der Morgenmantel hängt. Erst jetzt tritt er zurück und betrachtet den flachen Schrank von oben bis unten, betrachtet die hölzernen Säulen, die ihn flankieren. Erst jetzt sieht er, dass sie nicht ganz auf dem Boden aufsetzen. In den wenigen Millimetern Zwischenraum, die die Säulen vom Boden trennen, sieht er, als er sich nun auf den Boden hinkniet, die äußerste Rundung kleiner, beinahe ganz im Innern der Säulen verborgener Rädchen. Erst jetzt auch sieht er, dass in den weichen Fußboden aus Kork direkt vor dem flachen Schrank schon ein Halbkreis geschliffen ist. Die Tür mit dem Spiegel aber ging immer ganz leicht auf. In den restlichen Bruchteilen der Sekunde, in der er all dies denkt und begreift er auch, dass auf der anderen Seite des flachen Schrankes jemand atmet, der all seine Gedanken schon kennt und nun das Ende dieser sehr, sehr langen Sekunde erwartet. Er greift nach seinem Revolver, schließt leise die Spiegeltür und zieht dann plötzlich mit einem kräftigen Ruck am Metallknauf, ohne ihn dabei zu drehen, wie sonst. Wie erwartet, löst sich jetzt die eine der hölzernen Säulen aus der Wandtäfelung und der flache Schrank folgt mit einem leisen Quietschen dem kräftigen Zug, als hätte der Junge die dicke Seite eines hölzernen Buchs aufgeschlagen. Der Junge blickt in den bisher verborgenen tiefen Schrank, sieht Jacketts, Kleider, Mäntel, Hemden und Blusen, die dicht an dicht nebeneinander hängen. Im Fach darüber Pullover, Tücher und Hüte. Kleiderstange und Ablage verlieren sich rechts von der Türöffnung im Dunkel. Von dort her raschelt es auch, aber der junge Rotarmist kann nichts sehen. Nur ein sehr lebendiger Geruch nach Urin und Kot schlägt ihm entgegen. Und er sieht unter den Kleidern einen Topf, der mit Unrat gefüllt ist. Die einen scheißen aus Angst, die anderen, weil sie nicht aus ihrem Versteck heraus können, und die dritten aus Wut, denkt er. Und alles zusammengenommen heißt Krieg. Vielleicht haben die Deutschen vorher zu viel verborgen, denkt er, jetzt, wo er auf den geheimen Kleiderschrank gestoßen ist. Sogar das Bettzeug haben sie in der Wand versteckt und die Heizungen hinter Holzgittern. Und haben nicht einmal damit gerechnet, dass der Krieg auf sie zurückschwappt, haben das alles nur vor ihren eigenen Blicken verborgen. Jetzt wird nun endlich einmal alles herausgezerrt. Kleider, Schmuckstücke, Fahrräder, Vieh, Pferde und Frauen. Jetzt sehen es alle anderen und sie selbst müssen es auch sehen. Alles wird ans Licht gezerrt und benutzt. Wer lebt, wäscht sich nicht mehr. Und wer verschüttet wurde, der fault und fängt auch an zu stinken.